بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dieser Unterricht soll sich nicht nur mit dem Al-Azir, mit dem Entschuldiger, also er beschäftigt sich nicht speziell mit diesem Begriff, sondern dieser Unterricht soll vielmehr eine Art von Begriffserklärungen sein, wo ich mehrere Begriffe erwähne, die heutzutage viel in Gebrauch stehen oder auch nötig sind, um gewisse Gespräche auch verstehen zu können, sozusagen. So. Wir fangen an bei bei dem Käfer. Und dieser Käfer unterteilt sich in Asli und Murtad. So. Kafir, sprachlich, ist so, so etwas wie jemand, der etwas verdeckt oder jemand, der undankbar ist. Und dieser Kafir unterteilt sich in zwei Arten. Der Asli, der, wie soll ich sagen, der von seiner Grundlage, von seinem Asl, von seiner Grundlage ein Kafir ist. Und der Murtad, derjenige, der abtrünnig vom Islam geworden ist. So. Es gibt drei Arten des Käfer Aslis. Drei Arten des Käfer Aslis. Der erste ist Mushrik von Ahlul Kitab. Die erste Art des Käfer Aslis ist Mushrik von Ahlul Kitab. Juden oder Christen. Das heißt Juden oder Christen. Der nächste Art. So, die nächste Art ist Mushrik, nicht von Ahlul Kitab. Und damit ist gemeint, zum Beispiel Hinduisten, Buddhisten und andere, die in diese Kategorie fallen. Die dritte Art ist der Mulhid. Mulhid ist der Atheist. Der Atheist. Zum Beispiel sowas wie Kommunisten und so weiter. So. Es gibt auch von Murtad drei Arten. Drei Arten des Murtad. Das ist ein Jahid. So. Allah sagt: "Wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun." Und keiner macht Juhud, also keiner verleugnet unsere Ayat, außer die Kuffar. Der zweite, ist der Mustahil. Mustahil ist derjenige, der Istihlal macht. Das heißt, derjenige, der etwas als Halal erklärt, was Allah haram erklärt hat. Von den deutlichen Dingen. Und danach gibt es die letzte Art, der Naqid. Naqid ist derjenige, der einen Auslöscher des Islams begeht. Das ist derjenige, der einen Auslöscher des Islams begeht. Und Muhammad ibn Abdu'l-Wahhab, rahimullah, in seinem Nawaqid al-Islam, diese 10 Nawaqid al-Islam haben wir auch durchgemacht, hat das in 10 Punkten geteilt. Manche haben das in mehr geteilt. Und, na'am. So, jetzt kommen wir zu den Begriffserklärungen oder einige Begriffserwähnungen. Das haben wir schon erwähnt, aber wir erwähnen nochmal. Kafir Asli. Original Kafir. Geboren bei Kuffar Eltern. So. Mit Original Kafir meine ich damit, das heißt, er war von seiner Grundlage aus nie Muslim, sozusagen. Und die Gesandte aus Islam sagte, Kullu Mauludin yuladu ala al-Fitra. Alles Neugeborene wird auf der Fitra, auf der Veranlagung yani des Tawhids geboren. Dann geht der Hadith weiter und dann machen seine Eltern ihn zu Juden, Christen oder zu einem Feueranbeter. Wenn jemand ein Kind wächst in einer christlichen Familie auf und dieses Kind wird zum Mukallaf, das heißt, er wird reif und er wird verpflichtet, an die Gebote Allahs sich zu halten und an die Verbote sich zu entfernen. Und dann, wenn er die Reife erlangt hat und er folgt den Fußstapfen seiner Eltern im Glauben, indem er den Christentum annimmt, dann ist er ein Kafir Asli. Okay? Oder Jude oder Buddhist oder sonstiges. Nächstes Al-Murtad. Al-Murtad, das ist der Abtrünnige vom Islam, der den Dien des Islams verlassen hat. Also er ist nicht wie ein Kafir Asli, der von seiner Grundlage sowieso schon Kafir war, er war, er ist zum Beispiel Jude, Christen und so weiter. Der andere ist abtrünnig vom Islam. So. Ein Takfir. Jemanden als Käfer bezeichnen. So. Und die, was ich mit einem, wie heißt es, mit einer Markierung kennzeichne, die Begriffe, die ich mit einer Markierung kennzeichne, diese Begriffe sind neu. Zum Beispiel At-Takfir ist neu. Früher sprach man bei den Salaf von Bab al-Ridda. Bab heißt eigentlich Tür, aber in Büchern benutzt man es als Kapitel. Also Bab al-Ridda, Kapitel der Abtrünnigkeit. Davon sprachen die Salaf, heute sagt man Takfir. Al-Kafir, Al-Kafir bedeutet ungläubig in Islam. Die schariatische Bedeutung ist jemand, der ungläubig ist in Islam oder der einen Tat des Unglaubens getan hat, die ihn rausgeschmissen hat aus dem Islam und so weiter. Weil sprachlich bedeutet Käfer, jemand etwas verdeckt. Also der Bauer ist auch ein Käfer, sprachlich. Also sprachlich gesehen ist er ein Käfer, nicht in der Scharia. Das darf man jetzt bitte nicht falsch verstehen. Also warum? Weil die Bauern, die tun Samen in die Erde und danach tun sie diese Erde verdecken. Sie verdecken etwas. Und ein Käfer ist jemand, der etwas verdeckt. Sprachliche Bedeutung. So. Und ein Kafir, wenn man sagen würde, ungläubig, dann würde es bedeuten, zum Beispiel Juden und Christen glauben auch an etwas, aber sie glauben nicht an den Islam. Deswegen ist die Scharia-Bedeutung ein Kafir, ungläubig in Islam. So. Al-Jahid ist jemand, der etwas verleugnet, was Allah herabgesandt hat. Ist Al-Jahid, ich habe das aufgeschrieben, ist von Juhud, also die Tat des Juhuds, das Verleugnen. Jemand, der etwas verleugnet, was Allah herabsandte. Zum Beispiel, Allah sandte den Koran herab und er sagt dann, nee, ich glaube nicht an Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha ist falsch, das stimmt nicht. Aber an die anderen Suren im Koran, an die glaube ich. So jemand ist ein Jahid, jemand, der etwas verleugnet. Und das habe ich schon erwähnt, Allah sagt Surah 9, ich habe das hier von ihm. Er sagt, وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. Und keiner macht Juhud in unserer Ayat, außer die Kuffar. Keiner verleugnet unsere Ayat, außer die Kuffar. So. Al-Mustahil. Al-Mustahil is iemand der istihlal macht. Der etwas erlaubt, was Allah verboten hat. Und auch umgekehrt ist es auch Kufr, wenn jemand verbietet, was Allah halal gemacht hat. So, Allah sagt in Surah 9, Vers 31, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Und sie haben sich ihre Rabbiner und Mönche oder Priester zu Herren neben Allah genommen. Und Adi ibn Abi Hatim, radiallahu anhu, als er dies hörte, er war vorher Christ, er sagte, ja Rasulullah, wir haben sie nicht angebetet. Also indem sie Sujud gemacht haben für sie, indem sie für sie gefasst haben sollte. Rasulullah fragt ihn, habt ihr nicht, wenn sie etwas verboten haben, was Allah erlaubt hat und was erlaubt, was Allah verboten haben, seid ihr ihnen nicht daran gefolgt? Er sagte, ja. Da sagte Rasulullah, tilka ibadatum. Damit habt ihr sie angebetet. So. الموانع التكفير. So, الموانع التكفير. موانع اسمها فمانع. Und das bedeutet Hinderungsgründe beim Takfir. Und die Hinderungsgründe beim Takfir, die haben wir auch in einem anderen Dars schon durchgemacht. Und auch El-Takfir und so weiter und so weiter. Na'am. Das nächste ist El-Hujjah. Bindendes Argument, welches keine Widerlegung hat. Hujja ist bindendes Argument, welches keine Widerlegung hat. Also für die nähere Erklärung des Hujja soll man bei dem Unterricht Takfir nachschauen. Zum Beispiel bindendes Argument, welches keine Widerlegung hat oder keine Entschuldigung sozusagen. Was ist das? Zum Beispiel eine deutliche Koran-Aya. Zum Beispiel jemand legt dir eine Aya über das Gebet vor und du verstehst diese Aya auch, dann kannst du nicht sagen, ja, gibt kein Gebet im Islam oder so. So. Und von der Hujja erwähne ich noch zwei Arten. Das gehört zu dem, sagen wir A. Iqamat al-Hujja ist das Etablieren des Beweises, das heißt das Bringen des Beweises. بيان الحجة بيان الحجة ist erklären der Hujja, erklären des Beweises. So. Nawaqid al-Iman, Nawaqid al-Islam ist dasselbe sozusagen. Zerstörung, Auslöscher des Imans, Auslöscher des Islams. التثبت ist Überprüfung, ob Hujja ihn erreicht hat. التثبت bedeutet Überprüfung und damit ist gemeint Überprüfung, ob Hujja ihn erreicht hat und wenn nicht, gegebenenfalls erklärt man ihm diese. Zum Beispiel, jemand macht einen Naqid, einen Auslöscher oder Naqd vom Islam, einen Auslöscher oder Zerstörer des Islams. Und danach musst du Tathabbut machen, das heißt, du musst überprüfen, ob der Hujja diesen Person erreicht hat, vor dem Takfir. Aber natürlich, für detaillierten Fragen dieses Themas, schaut man sich bitte natürlich von Takfir an, weil natürlich, man hat auch nicht überall eine Entschuldigung, zum Beispiel bei Unwissenheit und so weiter, oder die Hujja bringen. Wo bringt man die Hujja, wo muss man sie nicht bringen? Oder wo ist sie erbracht worden und so weiter und so weiter. التوقت bedeutet Stopp. Stopp. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel zu der Frage Dhulqarnain. Ob er ein Nabi ist oder nicht. Ob er ein Nabi ist oder nicht. Und du sagst, okay, ich mach Stopp und ich lasse die Sache offen sozusagen. Weil es da sowieso Meinungsverschiedenheit gibt bei Dhulqarnain alayhi salam. Und Allah weiß am besten. So. Oder du siehst jemanden zum Beispiel Kufr machen. Und in Bezug auf seine Realität sind Unklarheiten. Da machst du ja Tawakkut, Stopp. Du machst dich direkt Takfir. Zum Beispiel ein blinder Mann macht vorher einen Grab Sujud. Da kannst du nicht direkt sagen, er ist ein Käfer. Du musst ja, weil kann sein, dieser Mann, er ist ja blind. Weil für ihn, diesen Blinden, die Sache unklar ist. Man muss die Sache überprüfen. Wenn er den Grab angebetet hat, ist er ein Käfer. Aber wenn er dann sagt, A'udhu Billah, ich dachte, das wäre eine Sutra für mich, eine, wie sagt man, eine also etwas, was man vor sich stellt beim Gebet, damit die Leute vorlaufen können. Zum Beispiel, man stellt eine einen Ast, einen großen Ast vor sich oder sowas. Also und den stellt man dann senkrecht auf, also in die Höhe. So. Okay. Sindir. Wie soll ich sagen? Heuchlerischer Käfer sozusagen. Sindik ist der heuchlerische Käfer sozusagen. Er entschuldigt seinen Kufr mit islamischen Mantel. Was heißt das? Jemand geht und betet eine Buddha-Statue an oder ein Grab an und so weiter. Und er sagt, ja, Allah hat mir befohlen, dass ich diese Buddha-Statue anbete. Also er tut seinen Kufr so mit islamischen Vorwand sozusagen entschuldigen wollen. Oder jemand schlachtet für Hussein, für Ali oder sowas. Und dann sagt er, Allah hat mir befohlen, dass ich, oder Allah hat gesagt, das ist eine gute Tat und so weiter, dass ich für Hussein schlachte und nicht für Allah. So. Der nächste ist Al-Adir. Der wird meistens verwendet für Al-Adir, für den Entschuldiger des Muschriks. Er entschuldigt den Muschrik. Okay? Und bei Al-Adir muss man wissen, dass dieser Al-Adir, der Entschuldiger, ist auch ein Käfer. Aber natürlich, wenn er die Person, die er entschuldigt, an seinem Kufr, ist Klarheit. Die Sache bei dieser Person, die er entschuldigt, darf nicht irgendwie verschwommen sein. Zum Beispiel, jemand kommt zu dir und er sagt, ich war gerade in der Kirche, ich habe Jesus angebetet, ich habe Sujud gemacht, ich habe für ihn geschlachtet und so weiter. Und dann kannst du ihn nicht Muslim nennen. Aber wenn jemand zu dir kommt, beziehungsweise er betet gerade 2 Rakat, und du siehst, und es ist zum Beispiel dunkel, und vor ihm ist eine Buddha-Statue, und du gehst zu ihm und dann sagst du, beziehungsweise du bist als Muwahhid bekannt und so weiter. Wie kann es sein, dass du Buddha-Statue? Und dann sagt er zu dir, A'udhu Billah, ich wusste nicht, dass da eine Buddha-Statue vor mir ist und so weiter. Okay? Oder jemand er sagt zum Beispiel, ja, ich mache keine Takfir auf eine Person A, B, Z und so weiter. Weil er diesen Kufr von ihm zum Beispiel nicht gesehen hat. Für ihn ist dieser Kufr von der Person, die er entschuldigt, nicht deutlich geworden. Okay? Die Person, die Schirk gemacht hat, hat einen Entschuldigungsgrund, indem er zum Beispiel gezwungen ist. Und so weiter und so weiter. Ja, dieses Thema soll man sich bitte hinunterschreiben beim Tekfir oder im Tekfir. Und Tekfir, diese 2 Durus, soll man sich bitte anhören. Und Naam. Also wenn er zum Beispiel kein Tekfir auf eine Person macht und die Situation ist verschwommen, wie zum Beispiel das Beispiel, was ich erwähnt habe, dass eine Person macht Sujud und vor ihm, es ist dunkel und da ist eine Buddha-Statue von ihm und diese Person, die Sujud zu dem Buddha-Statue macht, ist als Muwahhid bekannt. Und dann geht der Entschuldiger zu ihm. Und danach sagt, du bist als Muwahhid bekannt und das und das und das und das. Und danach sagt er, die Person, die Sujud gemacht hat, ich habe das gar nicht gesehen, es war zu dunkel. und so weiter. Dann wird auf diesen Entschuldiger natürlich kein Tekfir gemacht. So, aber wenn jemand kommt er entschuldigt jemanden, dessen Schirk deutlich ist und der für seinen Schirk, für seinen großen Schirk keine Entschuldigung hat und er entschuldigt ihn trotzdem, obwohl keine Entschuldigungsgrund da ist, er ist selber ein Kafir. Wie zum Beispiel das Beispiel, was ich erwähnt habe, jemand geht in die Kirche und er kommt zu dir. Und er sagt, ich war gerade in der Kirche und ich habe Isa Islam angebetet. Ich habe Sujud vor ihm gemacht, ich habe für ihn geschlachtet und so weiter und so weiter. Und die Person, die in die Kirche gegangen und das geschlachtet und so weiter, sie hat keinen Entschuldigungsgrund für seine Taten. Das heißt, er war nicht gezwungen, er hat nicht geschlafen, er war nicht, er war bei Verstand und so weiter und so weiter. Und du entschuldigst ihn trotzdem, obwohl bei seinem Schirk alles klar ist, also es ist eine klare Angelegenheit, die man nicht falsch verstehen kann und so weiter, dann ist der Entschuldiger auch ein Kafir. Wie gesagt, bei den Detailfragen soll man sich bitte die Durus von Tekfir und Timur und Tekfir anschauen. Weil dieser Ders ist, wie gesagt, eher eine Begriffserklärung. So. Al-Udhr bi-Jahl bedeutet Entschuldigung bei Unwissenheit. Und es gibt Entschuldigung bei Unwissenheit in fast jeder Angelegenheit. Zum Beispiel gibt es das nicht im Asl von Din, in der Grundlage des Dins. Aber für die näheren Details soll man auf die anderen Durus zurückgreifen, bitte. Auf Tekfir und Hinnungsgründe im Tekfir. Weil um das zu erklären, würde einige Zeit in Anspruch nehmen. Jahrul Hal bedeutet unwissend über die Realität. Unwissend über die Realität. Als Beispiel, das habe ich schon öfter erwähnt, wählen zum Beispiel. Jemand kann denken, Demokratie ist etwas zu essen. Oder er denkt, Demokratie ist gleich Freiheit. Und er weiß gar nicht, dass Demokratie bedeutet eine andere Gesetzeserlassung oder Gesetzesgebung neben der Scharia. So. Und da ist dann Unwissen über die Realität der Demokratie. Und da ist zum Beispiel ein alter Mann, 70 Jahre alt zum Beispiel, und er lebt in seinem Dorf und er betet und fastet und macht seine anderen Pflichten. Und danach hört er, wenn er wählen geht, dann wird in dem Dorf eine Moschee gebaut. Und daraufhin geht er dann wählen. So. Diese Person hat die Realität des Wählens nicht verstanden. Diesen Schirk in der Realität nicht verstanden. So. Ist er ein Kafir? Hat er einen Udhr bi-Jahl? Ja oder nein? Dazu soll man sich, inshallah, die anderen Durus anhören, wo ich das erklärt habe. عدم القصد فيلر يا diese Markierungen an den Seiten bedeuten, wie gesagt, die Begriffe, die neuartig sind. Die Begriffe, die neu sind. Adam al-Qasid bedeutet Fehler. Was bedeutet Fehler? Jemand will zum Beispiel A sagen, aber ihm verrutscht die Zunge und er sagt B. Wie zum Beispiel der Hadith in, ich habe das mal zur Seite. Der Hadith in Sahih Muslim, wo ein Mann sein Kamel in der Wüste verlor und der Kamel kam zu ihm und er freute sich so sehr und er sagte, der Mann, Allah ist mein Diener und ich bin sein Herr. Diese Aussage an sich ist Kufr. Er sagte, Allah ist mein Diener und ich bin sein Herr. Diese Aussage an sich ist Kufr. Aber weil ihm die Zunge sozusagen verrutscht ist, zählt dieser Kufr bei ihm nicht. Und das nennt man Adam al-Qasid. Wir kommen zum nächsten Punkt. ارتفاع القصد. ارتفاع القصد ist auch Fehler und das ist dasselbe wie Adam al-Qasid. Das ist beides genau dasselbe. Jemand wird A sagen, ihm verrutscht die Zunge, sagt dann aus Versehen B, sozusagen. Und der letzte ist Teslim. Und Teslil bedeutet Kettentekfir. So. Und Kettentekfir gibt es nicht. Das ist eine Bid'ah. Na, Wallahu alam, wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.